Bitteschön. Guten Tag, Dr. Erblen ist mein Name. Ich bin zuständige Ärztin heute für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Alles, sind Sie damit einverstanden? Ja. Ich würde gerne zuerst ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte Bescheid. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Peter Sommer. Peter Sommer. Können Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren, Herr Sommer? Ja, Peter ist der Vorname, Paula, Emil, Theodor, Emil, Richard. Okay, dann Der Nachname. Nachname ist Sommer, ist Siegfried, Otto, Martha, Martha, Emil, Richard. Okay, danke. Wie alt sind Sie, Herr Sommer? Ich bin 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 1. März 1963 geboren. 1900? 63. 61. Okay. 63, ja? Okay. Wie groß sind Sie, Herr Sommer? Ich bin 1,78 Meter groß. 78. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ja, so ungefähr 88 Kilo. 88. Okay. Danke für den Informationen. Jetzt, was für Beschwerden haben Sie, Herr Sommer? Was führt Sie zu uns? Und zwar folgendes: Ich bin heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ausgerutscht. Es hat geregnet. Da waren auch Blätter und ich bin ausgerutscht und auf meine rechte Handgelenk gefallen und ich habe mich dort verletzt. Ich habe Schmerzen in meinem rechten Handgelenk. Schmerzen. So, Sie waren beim Fahrrad? Nee, zu Fuß. Ich war Ah, zu Fuß, okay. auf dem Weg zur Arbeit und vom Parkplatz zur Arbeit, genau gesagt. Und auf dem Weg zur Arbeit bin ich ausgerutscht und auf dem rechten Handgelenk gefallen und habe mich verletzt. Okay, Herr Sommer, können Sie bitte diese Schmerzen ganz genau beschreiben? Sind Sie eher dumpf, stehend oder pochend? Ja, zum Teil stechend und zum Teil auch pochend. Als ob ich ein zweites Herz habe. Okay, ich verstehe. Wann ist diese Unfall passiert? Das ist heute Morgen passiert, vor 4 Stunden. Vor 4 Stunden. Okay. Können Sie bitte diese Schmerzen auf eine Schmerzskala beurteilen, wobei ein sehr leichter, 10 sehr unerträgbare Schmerzen entspricht? Also wenn ich mich nicht bewege, würde ich sagen, ist es 5, aber wenn ich mich bewege, ist es 8. Acht, okay. Sind die Schmerzen irgendwohin ausstrahlen? Ja, in meiner Hand strahlt es aus und in meinem Unterarm Unterarm. und die Hand. Vom Handgelenk in die Hand und zum Unterarm. Und Hand, okay. Herr Sommer, sind Sie auch auf dem Kopf hingefallen? Nein, So nur Hand, nur oder? auf die rechte Hand gefallen, ja. Ich habe mich Okay. abstützen können. So weitere Verletzungen habe ich nicht. Okay, sehr gut. Haben Sie etwas dagegen eingenommen? Ich meine gegen Schmerzen Nee. oder etwas gemacht zu Ja, ich habe versucht, das nicht zu bewegen, ansonsten haben wir nichts gemacht. Wir sind haben. von der Arbeit dann hierher gefahren mit meinen Arbeitskollegen. Okay, so. Ja, Ihre Arbeitskollegin sind Sie hier gebracht? Okay. Genau, ihr habt mich hergebracht. Okay. Während der ausgefallen, haben Sie etwas Knistergeräusch gehört bei der Hand? Kann ich Nein. mich erinnern, das war alles so schnell. Ich habe nur ge gemerkt, dass ich auf dem Boden war. Herr Sommer, unser Gespräch ungefähr 20 Minuten dauert. So, brauchen jetzt eine Schmerzmittel oder können wir dieses Gespräch durchführen, Ja, wenn weiterführen? ich bewege mich nicht und dann kann ich das aushalten, weiterführen. Okay. Ich werde Ihre Hand ruhig stellen. Dann können wir weitergehen. Okay, danke schön. Herr Sommer, wann haben Sie letzte Tetanus-Impfung aufgefrischt? Aufrecht. Oh ja, das war vor 5 Jahren ungefähr. Vor 5 Jahren. So, Sie haben gesagt, wenn die Hand bewegt, kommt mehr Schmerzen. Fühlen Sie sich auf Kribbeln oder Taubheitsgefühl am Hand und Unterarm? Nee, habe ich nicht. Also ich habe kein Kribbeln oder Taubheitsgefühl in meiner Hand. Okay. So, gibt es Schwellungen? Schwellung, ja. Mein Handgelenk, der ist geschwollen und meine Hand ist auch ein bisschen geschwollen. Okay. Sie haben gesagt, Abschürfwunde. Die, nee? Nee. No, okay. Herr Sommer, vor dem Unfall ist Ihnen Schwindel oder übel oder schwarz vor den Augen. Wie nochmal? Können Sie bitte den Satz? Ja, ist Ihnen schwarz vor den Augen oder Übelkeit oder schwindelig vor dem Unfall Nein, es war nicht. aufgefallen? Nein. Okay. Gibt es auch Kraftlosigkeit bei der Hand? Meine Handkraftlosigkeit. Ja, ich habe, wenn ich was anfassen möchte, habe ich Schmerzen. Deswegen kann ich Schmerzen. Schmerzen Okay. mit der Kraftlosigkeit, ja. Ich kann meine Finger bewegen, aber ich habe Schmerzen und deswegen kann ich nicht zugreifen. Okay. So, waren Sie nach dem Unfall ohnmächtig? Nein. Oder bewusstlos? Nein, Nein. okay. Hatten Sie Sehstörungen oder Hörstörungen? Auch nicht. Okay. Gibt es offene Wunde? Nein. Nein, okay. So. Sie haben gesagt, keine Taubheitsgefühl und Kribbeln, ja? Nein, habe ich nicht. Okay, so. Herr Sommer, jetzt ich möchte Ihre allgemeinen Zustand etwas fragen. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist gut. Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Nein, nicht wesentlich. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Probleme mit dem Durch- oder Einzuschlafen? Naja, ich habe keine Probleme. Einschlafen oder durchschlafen. Okay, haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder Wasserlassen? Nö, nicht wirklich. Okay. So, gibt es Herzrasen oder Herzstolpern oder Atemnot, besonders nach dem Unfall? Nee. Nee, okay. So, jetzt ich möchte ein paar Fragen über Ihre Vorerkrankungsgeschichte stellen. Leiden Sie irgendwelche Vorerkrankungen, zum Beispiel Diabetes, Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ah ja, Blutdruck, da nehme ich Medikamente ein. Seit wann haben Sie Bluthochdruck, Herr Sommer? Ich würde sagen, seit 10 Jahren ungefähr. Okay. Gibt es noch andere Vorerkrankungen? Vorerkrankungen? Nee, ich nehme weitere keine Medikamente ein. Keine Ah, weiteren Medikamente. okay. So, gegen Bluthochdruck, was für Medikamente nehmen Sie ein? Es nennt sich ACE-Hämmer. ACE-Hämmer. Okay. Wissen Sie die Dosierung des Medikaments? 10 Milligramm. 10 Milligramm. Wie viel Tablette nehmen Sie pro Tag ein? Nur eine Tablette morgens. Morgens. Okay, sehr gut. Nehmen Sie etwas bei Bedarf, Schmerzmittel oder pflanzliche Medikament? Ja, wenn ich mal Schmerzen habe, nehme ich Ibuprofen ein. Mhm. Ja. Aber ja, nicht nach Hause gegangen. Ich bin direkt hierher gekommen. Okay. Herr Sommer, wurden Sie schon einmal operiert worden? Operiert? Wurden Sie schon einmal operiert? Ja. Damals, wo ich 15 Jahre alt war, wurde bei mir der Blinddarm entfernt. War diese Operation komplikationslos? Ja, das war alles normal gelaufen, ja. Mhm. Wurden Sie schon einmal stationär behandelt? Stationär behandelt, damals, wo ich Blinddarmoperation hatte, war ich stationär. Ansonsten Ja, aber. war ich nicht stationär gewesen, ne. Okay, sehr gut. Okay. So, sind Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente oder Substanz, Ja, Stoff? ich hab Allergie gegenüber die Arbeit. Oh, ja, ich verstehe das, aber Nein, das war ja, was kann man machen? Allergie. Haben Sie eine Lösung gefunden? Eine Lösung. Nee. Ja, leider. Wenn Sie finden, bitten Sie mir Bescheid, das ist wichtig. Okay. So. Haben Sie Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Lebensmittel? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Jetzt ich möchte ein paar Fragen über Ihre Gewohnheit stellen, Herr Sommer. Rauchen Sie? Ja, ich. Wie viel Zigarette rauchen Sie pro Tag? Ja, ich würde sagen, eine Packung kann man schon sagen, ja. Ja, das ist ein bisschen viel. So, seit wann rauchen Sie, Herr Sommer? Naja, so 35 35. Jahre. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja. Ich denke, bei Gelegenheit, sozusagen, wenn ein er ist oder regelmäßig. Nicht regelmäßig. Gelegentlich, bei Okay, ich Gelegenheit. verstehe. Wenn Sie trinken, was für Alkohol trinken Sie gelegentlich? Ja, nur Bier trinke ich dann. Bier. Okay, danke. So, ja, das ist die nächste Frage ist. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, aber ich muss fragen, haben Sie Kontakt mit Drogen? Oh, Drogen, nein. Na, okay, sehr gut. Herr Sommer, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe Wie viele? zwei Zwei. Kinder. Sind Sie gesund? Ja, ich wüsste nicht, dass sie irgendwelche Medikamente nehmen. Ich denke, die sind Ja, ein Gott bisschen, sei Dank. die sind jetzt, Okay. aber also da, nö, die haben keine Erkrankung. Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen, oder? Der kleine Sohn, der ist noch bei uns. Und der ältere Sohn, der wohnt nicht mehr, der ist außer Haus. Ah, okay. Und was machen Sie beruflich, Herr Sommer? Ich bin Bankangestellter einer Bank im Büro. Haben Sie viel Stress bei der Arbeit? Sie haben Allergie, aber. Ja, war vorhin Spaß gemeint. Nee, ich habe Stress bei der Arbeit. Ah, okay, sehr gut. Die Arbeit hat Stress, ich nicht. Okay, ja, sehr gut. Und Herr Sommer, wie ist Ihr Impfstatus? Ich meine, gegen Kinderheit und gegen Corona wurden Sie geimpft? Also gegen die Also kindliche Erkrankungen und so weiter und Tetanus geimpft. Also bei Corona wurde ich nicht geimpft. Ich war zweimal erkrankt. Damals gab es eine Impfung. Und danach habe ich mich auch nicht mehr impfen lassen. Ja, genau, so war meine Genesung ist. Okay. Herr Sommer, jetzt gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte, bei Eltern Bei den, oder. ja, was Sie wissen sollten. Mein Vater, der hatte einmal einen Herzinfarkt gehabt und Bluthochdruckerkrankung. Sind Ihr Vater gesund jetzt? Mein Vater ist mit 82 Jahren verstorben. Ah, 82 Jahre. Wegen Herzinfarkt? Ich gehe mal davon aus, weiß ich nicht. Er hatte einen Tag gehabt und dann ist er verstorben und die Pumpe hat nicht mehr gearbeitet. Wahrscheinlich hat er nochmal einen Infarkt gehabt oder weiß ich nicht. Ah, okay, tut mir leid. So, wie ist Ihre Mutter Zustand? Oh, meine Mutter, die ist im Altersheim, die ist dement und Medikamente. Die bekommt so einiges, aber wegen Schilddrüsenunterfunktion, wegen Bluthochdruck. Was das wäre, weiß ich nicht. Und wegen irgendwelche neurologischen Medikamente, wegen Demenz und so weiter, bekommt sie auch, aber wie die heißen, weiß ich nicht. Okay, ich verstehe. Haben Sie Geschwister, Herr Sommer? Ja, ich habe eine Schwester. Wie ist Ihr Gesundheitszustand? Ich meine, dass die auch ein Bluthochdruck, Medikament nimmt. Okay, ich verstehe. Mehr weiß ich nicht. Okay. Ich bin durch mit dem Gespräch, Herr Sommer. Wenn ich etwas falsch verstehen oder vergessen, sagen Sie mir bitte. Ich werde jetzt eine kurze Zusammenfassung machen. Okay? Ja. Sie haben heute Morgen auf dem Arbeitsweg wegen der Nässe ausgerutscht auf dem rechten Hand. Dann Gefallen, gestürzt. aufgefallen. Ja. auf den rechten Handgelenk gefallen oder auf die rechte Hand gefallen. Ja. Gefallen. Und die Schmerzen sind stechend und pochend. Die Schmerzintensität im Ruhe 5 von 10 beim Bewegung. Sie haben starke Schmerzen bei 6 von 10 und sie haben 8 von 10. 8 von 10, genau. Die Schmerzen strahlen in den Hand und in den Arm, Unterarm aus und sie haben Schwellungen, Kraftlosigkeit und auch Bewegungseinschränkungen wegen der Schmerzen. Ja, so. Sie haben keine Rötung und Blauflecken, ja? Rötung nicht, aber ein blauer Fleck sehe ich so ein bisschen, ja, wo die Schwellung ist. Okay. So, haben Sie noch Fragen, Herr Sommer? Ja, wie geht es denn weiter? Was habe ich denn? Können Sie mir schon sagen, was ich habe? Können Sie mir. Ja, Herr Sommer, ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen und danach Blut abnehmen. Dann werde ich eine Röntgen Handgelenk und Unterarm rechts veranlassen. Je nach Ergebnisse werden wir Sie behandeln. Okay. So, aber vor Röntgenaufnahme, ich würde Ihre Hand ruhig stellen, nicht, für nicht mehr Bewegung. Dann Sie werden nach Röntgenabteilung gehen. Okay. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Ich denke, es war ein sehr gutes Anamnesegespräch hocam. Alle Fragen wurde gestellt. Ich denke schon, ja. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Ich wollte nur fragen, haben Sie auf Ihre Innenseite von der Hand gestürzt oder? Ja, genau. Es war ich bin auf meiner Innenhandseite aufgekommen, ja. Okay, und waren Sie zu Fuß zur Arbeit oder mit dem Fahrrad? Erstmal war ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Von dem Parkplatz zu meiner Arbeitsstelle bin ich zu Fuß und dabei bin ich ausgerutscht. Okay. Verspüren Sie Kribbeln oder Taubheitgefühl in Ihrer Hand? Nein. Okay. Danke. Können wir Ersatzgespräch anfangen, hocam? Meinerseits ja. Esin abla. Ja, ich verstehe jetzt. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten gerade gesehen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Ja, deswegen bin ich da. Bitte schön, schießen Sie los. Danke schön. Okay. Es geht um Peter Sommer. Er ist 60 Jahre alt und am 1. März 1963 geboren. Er ist 1,67 Meter groß und 88 Kilogramm schwer. Wie groß ist? 1,76 Meter. Ja, 1,78 Meter. 78. 78, ah, okay. Ja. Danke. Herr Peter Sommer, hat sich heute Morgen in der Aufnahme bei uns wegen seit vor Stunden bestehende, pochende und starke rechte Handgelenkschmerzen vorgestellt. Außerdem berichtete der Patient, die Schmerzen in den rechten Hand und in den Unterarm strahlen aus. Aber können Sie das nochmal wieder wiederholen? Außerdem berichtete der Patient, dass die Schmerzen in die Hand und in den Unterarm Ausstrahlen würde. ausstrahlen würden. Die Schmerzintensität wurde im Ruhe mit 5 von 10 und beim Bewegung mit 8 von 10 auf eine Schmerzskala beurteilt. Des Weiteren Begleitsymptome erwähnte er über Schwellung, Ekchymose, Ödem, Ekchymose und auch Kraftlosigkeit und Bewegungseinschränkungen. Aber Auslöser, wir müssen erstmal sagen, nach der Unfall. Oh, ich habe nie. Ja. Oh mein Gott. Ja. So. Ist auch jetzt nicht aufgefallen, sorry. die Schmerzen nach dem einem Unfall aufgetreten. Die Schmerzen sind nach dem Unfall aufgetreten, ja. Die Schmerzen, ja. Und wie ist der Unfallmechanismus nochmal? Er war im Parkplatz und der Patient habe wegen der nasse Boden auf dem rechten Innenfläche Hand aufgefallen, hingefallen. Ist auf die rechte Hand Innenfläche gefallen. Okay. Ihnen vielleicht gefallen, ja. Die Frage nach Kopfverletzungen oder Paresie, Lähmung, Vertigo wurde verneint. Der Patient hat die letzte Tetanusimpfung vor 5 Jahren. Eine Frage. Hat er weitere Verletzungen? Kopf nicht, okay. Aber ist er aufs Knie gefallen oder andere Verletzungszeichen? Ich habe nicht ganz genau gefragt, aber er hat mir. Nein, gefragt oder Der Patient wir hat gar haben nicht gesagt, dass ja. er weitere Verletzungen habe. Habe? Nein, hocam, Sie haben gesagt, weitere Verletzungen habe ich keine. Ja, genau. Der Patient habe gesagt, dass er Ja, keine habe ich weiteren. gesagt. Ja, ich möchte sagen, ich habe nie gefragt, aber der Patient hat erklärt. Okay. Okay, so die vegetative Aber Anamnese. erstmal auf jeden Fall dieser Unfall, welcher Unfall? Arbeitsunfall. In Deutschland ist sehr wichtig. Ja. Ja, Und das nachher dem Herrn Kollegen, dass er uns aufklärt, was dabei wichtig ist. Okay, weiter. Külfer hat gefragt, hocam. Was Deswegen. hat er gefragt? Welcher Unfall hat. Nee, wenn man fragt, würde man sagen, in Deutschland gibt es wie viele Arten von Versicherungen? Ja. Ja, erstmal diese, Ja, aber das zweite Mal Arbeitsunfall. genau. Die Kollegin, Frau Dr. Erbilen, So, hallo. ja, ich höre Sie. Wissen Sie, wie viele Versicherungen, also wie viele verschiedene Art von Versicherungen in Deutschland gibt? Ich weiß nur gesetzlich und Privatversicherung, aber bei der Unfall vielleicht auch, ja, es gibt eine Prozedur für die Arbeit. Arbeit. Ja, wenn der Patient auf dem Arbeitsweg hatte einen Unfall, so wir müssen die Arbeit, Arzt sagen. Aber was ich wissen wollte, ist, es gibt die private Versicherung, es gibt gesetzliche Versicherung und Und Arbeit. Arbeit. Eine Versicherung. Wie heißt die als Oberbegriff? Wie nennt man die? Ich weiß es nicht. Abkürzung wäre BG. Wissen Sie, wie das, was das heißt? BG? Berufsgenossenschaft. Berufsgenossenschaft. Das heißt, es ist egal, ob Sie privat sind, versichert sind oder gesetzlich versichert sind. Wenn Sie bei der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause unmittelbar eine Verletzung haben, einen Unfall leiden, dann greift die BG, also die Unfallversicherung, die BG-Versicherung sozusagen, Okay. die BG-Genossen, er würde dann ein, das heißt, die ganzen Kosten, die Therapien, alles übernimmt dann die nicht ihre Versicherung, nicht die private oder gesetzliche, sondern die Arbeitsversicherung. Ich wusste das nicht. Und diese Organisation heißt Berufsgenossenschaft, Abkürzung BG. Man sagt, das ist ein BG-Fall oder das ist ein, der ist BG-lich versichert oder wenn Sie Arbeitnehmer sind. Als Arbeitgeber müssen Sie nicht sich versichern. Alle Arbeitnehmer sind BG-lich versichert. Okay, danke. Ich Nebenbei. wüsste das nicht. Okay, Es ist, danke schön. wir haben das gesagt, es ist eine besondere Prozedur, wie man eine Aufnahme von einem Arbeitsunfall macht. Da geht es auf Detail, um wie viel Uhr ist es passiert, wann beginnen Sie Ihre Arbeit, wann hören Sie auf, was für eine BG. Es gibt in Deutschland, müsste ich jetzt lügen, so ungefähr 16 BGs oder so, also BG für Arbeit, für Gesundheit, für Chemie und so weiter, für bestimmte BGs. Und die sind auch nochmal unterteilt. In jedem Bundesland gibt es eine BG sozusagen. Okay. Okay? Also Ja. und so weiter und so weiter. Es ist eine bestimmte Prozedur sozusagen, die eingehalten wird. Das war's. Mehr müssen Sie nicht wissen. Okay, danke schön. So, die vegetative Anamnese sei unauffällig. Als Vorerkrankungen leide er an arterielle Hypertonie seit 10 Jahren. Dagegen nehme er regelmäßig ACE-Hämmer 10 Milligramm morgens ein. Und bei Bedarf manchmal nehme er Schmerzmittel als Ibuprofen ein. Es wurde beim Patienten eine Appendektomie mit Pünktchen durchgeführt. Es war komplikationslos. Es sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Er ist Raucher. Er Raucher. 20 Zigaretten pro Tag seit 35 Jahren. Ertrinke Bier Aber gelegentlich. wir Und müssen rauchen 35 Packungs sagen. sagen, ja. Okay, dann sage ich. Er sei verheiratet und habe zwei gesunde Kinder. Er wohne mit ihrer Familie zusammen. Er sei Bankangestellter als Beruf und sein Impfstatus vollständig. Er habe zweimal Corona Infektion gehabt, Genesung, wir sagen, Er hatte zweimal die Corona-Erkrankung oder Covid-Erkrankung durchgemacht. durchgemacht. Okay. Durchgemacht. Und dadurch hat er, einen genesenen Status. Genesene Stand. Okay. In der Familienanamnese berichtete er, dass sein Vater hatte Myokardinfarkt, arterielle Hypertonie hatte und ist er ist an wahrscheinlich eine Myokardinfarkt mit 82 Jahren verstorben. Seine Mutter habe Demenz, Hypothyreose und arterielle Hypertonie. Er habe eine Schwester und sie leide an arterielle Hypertonie. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Handgelenk Fraktur hin. Und Differentialdiagnostik kommen eine Bandverletzungen oder Bandverletzungen. Eine Bandverletzung oder Bänderverletzungen? Oder Bänderverletzungen. Welche ist Bandverletzungen? ja, ich würde ein, zwei, drei, könnte eine Bandverletzung als Differentialdiagnose könnte eine Bandläsion geht auch. Bandlesung. Im Handgelenksbereich sein. Was doch noch einfacher, wenn nicht gebrochen, was nennt man dann? Distorsion. Zum Beispiel, was noch? Handgelenksdistorsion. Was kann man noch nennen? Noch einfacher? Prellung, oder? Jawohl. Prellung, Handgelenksprellung, Handgelenkdistorsion. Bandläsion oder Bandläsionen, kann man auch sagen. Ja, okay. Davon aus, Sie haben den Verdacht. Der erste Verdacht war, dass Sie eine Handgelenksfraktur. Genau. Was ist die meiste Handgelenksfraktur oder handgelenksnahe Fraktur? Distale Radius Genau, das Fraktur meisten, ja, und in diesem Fall ich habe an Cholesfraktur gedacht wegen der Traumemechanismus. Es jawohl. ist eine Extensionfraktur. Genau. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Was könnte noch für eine Fraktur sein? Die andere Flexion Fraktur. Radiusfaktor, unabhängig ob Extension, Flexion, sondern es Aha. gibt eine. Sondern die andere mit dem Fibula könnte sein. Wie? Nicht Fibula, Also könnte es auch eine isolierte Ulna-Fraktur sein, zum Beispiel. isolierte oder zusammen Radius und Ulna. Wie nennt man diese Fraktur? Welche? Die letzte? Beides. Wenn beides gebrochen ist, nennt man. Nennt man nicht. Der Unterarmfraktur. Unterarmfraktor. Ja, ich habe vergessen. Weil es Unter. im Handgelenk nah ist, nennt man dann eine distale Unterarmsfraktur, wenn Ulna und Radius gebrochen Das, werden. Also es ist okay. eine Radiusfraktur, also auch differentialdiagnostisch kann es eine Radiusfraktur sein, eine Ulnafraktur sein oder eine distale Unterarmfraktur sein. Oder auch Handgelenkswurzelfrakturen sein, was eine Wenn ich Handgelenkfraktur sage, meine ich Handwurzelfraktur. Ist das nicht gleich? Nein, wenn ich Ah, Hand, okay. so das Gelenk, Handgelenk wird gebildet aus dem distalen Unterarm. Und Radius. Handgelenksfraktur ist, sind auch die Handwurzelknochen. Angrenzend Handgelenk gehört auch, wenn er eine proximale Mittelhandfraktur hat. Okay. Basis, wenn gebrochen ist, gehört auch zum Handgelenk. Das ist der andere Partner. Also Partner ist Unterarm. Der andere Seite ist Mittelhandknochen, Basis, plus alle Handwurzelknochen. Und die am meisten am Handwurzelknochen, wenn da was bricht, ist welche Fraktur? Skopoid. Genau. Wie heißt es auf Deutsch? Skaphoidfraktur heißt auf Deutsch? Kanban. Ja, okay, sehr gut. Okay. Bestanden. Danke. Danke schön. Welche Therapie? Nee, so weit sind wir noch nicht, Herr Kollege. Sie wollte erst noch eine Röntgenaufnahme durchführen lassen. Ja, genau. Also ich werde Röntgenaufnahme rechts Hand, Handgelenk und Unterarm in zwei Ebenen veranlassen. Und ja, je nach Ergebnisse werde ich entweder konservativ oder operative behandeln. Behandlung empfehlen, genau. Behandlung empfehlen. Richtig, gut. Was wäre zum Beispiel, wenn er eine nicht wesentliche oder eine leichte dislozierte distale distale Radius-Extensionsfraktur hat? Wie würden Sie den therapieren? Indem Sie wie Zuerst werde ich konservativ, nicht dislozierte, ja? dosiert oder nicht wesentlich dislodiert? Wesentlich. So werde ich zuerst konservativ Therapie. Wie? Wie Konservativ. gibt's Schiene Aha. und Anlage Schmerz? einer dorsalen Gipsschiene sozusagen, weil es ja eine Extensionsfraktur ist, würde ich das eine dorsale Gipsschiene anlegen. Stabilisieren. Warum eine Gipsschiene und nicht warum keine zirkulären Gips? Mit dem zirkulären, zuerst mussten Weil zirkuläre wir, Gips ist stabiler. es gibt Schwellungen, bis Schwellung Es gibt und es wird zur Zunahme der Schwellung kommen. Zunahme der Schwellung kommen. Deswegen können wir nicht sofort, was war das für ein Fall? Ein Zirkus. Zirkulär Gipsverband nicht machen. Anlegen, nicht machen, sondern anlegen. Anlegen, anlegen. Ein Gips. Anlegen. Genau. Ja, wir werden Wie lange auch. wird die Gipsschiene dranbleiben? 4 bis 6 Wochen. Wir werden regelmäßig kontrollieren. Wenn die Ja. Schwellung verschwunden, dann wir können zirküler Gipsverband anlegen. Und ja, danach wir sollten auch Physiotherapie nach der Heilung. Wenn Sie haben gesagt, Sie würden regelmäßig kontrollieren, was würden Sie regelmäßig kontrollieren? Ja, wir achten auf die Schwellunggrad. Ist okay, Schwellung haben Sie ja gesagt, aber ganz grob, außerhalb der Schwellung wird sind zwei Sachen, die man kontrolliert. Die Perfusion. Ja, wie würden Sie das grob sagen? Da gibt es einen Begriff, das Ich ist ja weiß es nicht, diesen Begriff habe ich. die periphere Durchblutung, Motorik und Ah, Sensorik ja, werden genau. mal überprüfen regelmäßig, ob eine Gefäßstörung oder Ja. Durchblutungsstörung und so weiter. Genau. Das ist das eine. Und das zweite, was wollen Sie noch regelmäßig kontrollieren? Sie haben einen Bruch, eine Fraktur? So, Thrombose auch? Nein, eine Fraktur. Wenn Sie Also, kontrollieren. wie heißt mit Röntgenname? Genau. Röntgenauskontrollen. Also Sie wollen ja wissen, ob das in einer Woche oder in 2 Wochen und 4, 6 Wochen immer noch dieselbe Stellung hat, ob da eine Dislokation ist, ob man doch wieder operieren muss oder doch nicht operieren muss. Regelmäßige Röntgen. Kontrolle und die periphere Durchblutung würden Sie Genau, ja. kontrollieren. Okay, gut. Nehmen wir mal an, es ist eine dislozierte Radius-Extensionsfraktur mit Gelenkbeteiligung, die ist auch disloziert, also mehr Fragmentfraktur. Was da empfehlen? Ja, in diesem Fall werde ich eine Operation empfehlen. Okay, und ich bin jetzt der Patient. Ich bin der Peter Sommer, 60 Jahre alt und sage, ich will keine Operation haben. Was würden Sie sagen? Ich werde ja so die Komplikationen erklären der Patientin Ausführlich erklären. ausführlich und auf keinen Fall verweigert diese Operationen. So, er muss auch eine Form unterschreiben. Ja, man kann auch sagen, nachdem er ausführlich über seine Risiken und Problematik, die in seiner Zukunft kommen werden, würden Sie ihn nur entlassen, Unterschrift gegen ärztlichen Rat. Dass er gegen den ärztlichen Willen, oder nee, nicht Willen, Rat, die Empfehlung, sind es gegen ärztlichen Rat. Wenn er da schriftlich unterschreibt und nach einer ausführlichen Aufklärung der Risiken kann er nach Hause gehen. Ja. Okay, ich wollte das nur hören und das haben Sie schon gedacht. Das Wichtige war, dass Sie auf die Risiken aufklären. Sie müssen nicht operieren, Sie müssen auf die Risiken aufklären, was alles passieren kann, was alles zu ihm kommt, dass er chronische Schmerzen bekommen wird, dass er die Handgelenke nicht mehr benutzen kann, dass der Bruch noch mehr sich verschiebt und eine Durchblutung mit Motorik-Sensibilität Probleme kommen kann. Und dadurch kann er im schlimmsten Fall die Hand nicht mehr benutzen. Wenn er damit einverstanden ist, wenn er sagt ja, dann können Sie gegen ärztlichen Rat, können Sie hier unterschreiben. Haben Sie gesagt? Okay. Sehr gut.